Sie haben mal darüber geschrieben, dass es beim Publikum einen Widerspruch gibt zwischen Interessen und Bedürfnissen, dass die Leute das interessiert, was sie nicht brauchen, und das brauchen, was sie nicht interessiert. Ist es nur eigentlich das noch einzige Privileg des Künstlers, sich auszusuchen, welcher Linie er dabei folgen will? Ja, klar ist es, dieses System, in dem wir jetzt leben, existiert dadurch, dass es Bedürfnisse produziert, die keine realen Bedürfnisse sind. Es wird mehr angeboten, als gefragt ist. Und die Kunst, also jede Kunst eigentlich, auch Theater, ist natürlich ein Freiraum, auch ein Raum von Utopie. Und die Kunst hat zu tun mit dem Unmöglichen und die Politik mit dem Möglichen. Und das war ja auch ein Grund für die ständige Reibung, die ständigen Konflikte in der DDR-Kulturpolitik. Und wenn die Kunst nicht auf dem Unmöglichen besteht, wird der Bereich des Möglichen nie erweitert. Das wäre eine denkbare Funktion von Kunst, auch von Theater. Und der andere Punkt ist sicher, dass die ganze Landschaft wird jetzt eigentlich dominiert von den Medien, also vom Fernsehen besonders. Und es gibt eine Differenz, und die wächst hier erstmal eine Weile, zwischen den Bildern, die das Fernsehen anbietet, und der Realität. Und diese Differenz, diese Kluft ist ein Raum, in dem Gewalt entsteht, in dem Aggressionen entstehen. Man sieht im Fernsehen ein Bild der Welt, und das weckt Sehnsucht nach irgendetwas oder Gier oder Appetit oder was immer. Und dann geht man auf die Straße und man kriegt es nicht, ne? Was man so an Träumen vom Fernseher mitbringt. Und aus dieser Differenz entsteht die Gewalt, ne? Aber diese Differenz... Das ist aber in Paris genauso wie in Berlin. Also das ist ganz international. Ich meine, diese Differenz war natürlich schon immer vorhanden. Und sie hat sicherlich durch einen absolut perfekten Mechanismus nie zum Ausbruch kommen können. Jetzt sind wir erschüttert, wenn wir Nachrichten hören, die wir vor ein paar Jahren überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Im zwischenmenschlichen Umgang miteinander. Warum kommt es jetzt zum Ausbruch? Sind das soziale Ursachen oder... Ist das etwas, was über viele Jahrzehnte aufgestaut wurde? Na, immer wenn es Rassismus gibt oder Ausländerfeindlichkeit, sind die Ursachen natürlich sozial und ökonomisch. Das ist klar. Und soziale Frustration und soziale Angst braucht ein Ventil. Und die Aggression richtet sich immer zuerst gegen das Fremde, gegen das Andere. Das ist eigentlich völlig logisch und war zu erwarten. Sie haben ja in vielen Ihrer Stücke auch immer diese Dimension der Dritten Welt drin, die ja eigentlich noch sehr stark verdrängt wird. Welche Konsequenzen, meinen Sie, werden sich in den nächsten Jahren eigentlich ergeben für das Leben hier in Europa, was nun in eine Phase tritt, was auch mit großen Hoffnungen begleitet wurde, ein vereintes Europa, und man grenzt natürlich ganz bewusst wieder einen großen Teil der Welt dabei aus. Wird es in den nächsten Jahren möglicherweise auch Ihr Schreiben stärker berühren, als jetzt die Probleme, die uns nur im Moment sehr nahe sind, also das deutsche Thema, die Probleme, die sich aus dieser Wiedervereinigung ergeben, ist das auch für Sie schon wieder so ein Blick weit voraus? Der wesentliche Aspekt an dem Prozess der Vereinigung ist ja, dass aus dem Ost-West-Verhältnis oder Konflikt jetzt schon in Deutschland ein Nord-Süd-Konflikt geworden ist. Also der Osten ist der Süden jetzt und der Westen ist der Norden. also die zweite Welt verschwindet und die erste ist unmittelbar mit der dritten konfrontiert. Mhm. Und diese übliche Journalistenfrage, Zusammenbruch des Kommunismus, da kann man ja auch sagen, dass der jetzt sein Kostüm abgeworfen hat und nackt auftritt. Und ein großer Auftritt war zum Beispiel in Bari. Andere große Auftritte erleben wir ständig. Und wenn es in der Tagespresse oder im Fernsehen ist. Und das wird so weitergehen. Ich war jetzt gerade in Marseille und da war eine große Aufregung. Überhaupt jetzt in Frankreich, Demonstrationen, Proteste. Weil der Giscard d'Estaing einen Text veröffentlicht hat. Immigration oder Invasion. Und sein Programm ist, Franzose ist man durch das Blut und nicht durch Geburt. Weil es werden jetzt viel mehr Nordafrikaner, Afrikaner in Frankreich geboren als Franzosen. Und dann fällt ihnen plötzlich wieder das Blut ein, was völlig absurd ist, weil es gibt so und so viele Blutgruppen und die verteilen sich auf die Menschheit. Das ist absolut absurd, dieser Rückgriff. Aber das ist ein Ausdruck der Verzweiflung gegenüber diesem unlösbaren Problem. Und solange es den eisernen Vorhang gab oder die Mauer, gab es eine Möglichkeit, dieses Problem jedenfalls zu verdrängen oder die Beschleunigung zu bremsen. Jetzt kommt die totale Beschleunigung, aber für die ganze Welt. Und jetzt weiß man nicht, wie man damit fertig wird. Ist das nur ein Prozess, den Sie analytisch beobachten oder versuchen Sie auch in einer Situation, die man ja auf sich zukommen sieht, also ähnlich wie man einen Geschichtsprozess sicher hier in Deutschland erwartet hat, aber in dieser Beschleunigung ihm eben nicht standhalten kann, kann da die Kunst irgendwas machen, zumindest eine zwischenmenschliche Achtung wieder? Das ist eine Frage. Hat die Kunst da überhaupt eine Chance oder kann man eigentlich nur als Beobachter da? Ja. Es gibt sicher viele mögliche Antworten auf die Frage. Eine ist von Gottfried Benn, das ist so die elitäre Antwort, dass die Menschheit vielleicht nur dazu da ist, um Kunstwerke zu ermöglichen. Weil das bleibt, also die Statuen bleiben länger als die Kulte oder die Religionen, denen sie gewidmet sind. Andererseits, wenn man von der unmittelbaren Wirkung ausgeht, hat die Kunst sicher einen ganz kleinen Stellenwert in den heutigen Gesellschaften. Aber ich glaube schon, dass es... Es muss aber sehr früh anfangen, das ist ein Problem der Erziehung, also vom Kindergarten sind schon ein Problem jetzt, also von der frühesten Kindheit an. Wenn es gelingt, Kinder an Kunst zu interessieren, kann man den Einbruch der Gewalttätigkeit und das Bedürfnis nach Aggression sicher etwas dämpfen. Aber das sind sehr hilflose Antworten jetzt. Gewalt? Die Hauptfrage und die Hauptgewalt ist der Hunger. Und das hat Büchner schon gesagt. Das ist das revolutionäre Element. Und das wird jetzt deutlicher als vor Jahrzehnten. Und das Langweiligste daran ist auch, dass ich das alles schon geschrieben habe und wenn ich darüber gar nicht mehr reden will. Es gibt in Zement eine Szene mit dem Titel Ich bin der Hunger, mit mir muss rechnen, wer die Welt ändern will. Das ist eine uralte Frage und das ist gar nichts Neues, aber die steht wieder im Raum. Und vielleicht ist alles sowieso schon zu Ende und es ist nichts mehr zu retten, weiß ich nicht. Vielleicht passiert auch irgendwo etwas, wie ein Wunder und es gibt doch eine Überlebensmöglichkeit, ich weiß es nicht. Ich wollte Sie gerade fragen, wann ist eigentlich für Sie Geschichte in dem Sinne zu Ende, dass Sie als Schriftsteller keine Lust mehr haben, darüber zu schreiben? Ja, die wird jedenfalls nie zu Ende sein, also, außer wenn ich tot bin. Dann ist die Geschichte für mich zu Ende, das ist klar. Aber sonst natürlich nicht. Und auch diese Idee oder diese These vom Ende der Geschichte ist ja eine elitäre Idee. Das sagen Leute, die einen Besitzstand haben, den sie verteidigen wollen. Gegen die, die noch gar nicht in die Geschichte eingetreten sind. Ich komme jetzt mal noch zu einem anderen Thema. Müssen wir jetzt mal wechseln. Sie gehören ja jetzt vom Kultursenator veröffentlicht zu diesem Gremium, das das Berliner Ensemble leiten wird. Wo sehen Sie eigentlich jetzt im Abstand die gravierendsten Unterschiede in den Möglichkeiten der Theater vor und nach der Wende? Es gab eine Beschreibung von einem Schauspieler aus dem Lohndrücker-Ensemble, der wurde gefragt von, ich glaube sogar einem Fernsehteam, was für ihn der Unterschied ist zwischen der Publikumshaltung vorher und nachher. Und der Hauptunterschied ist erstmal geografisch. Die Leute kommen jetzt aus West-Berlin, aus der Bundesrepublik, eher aus dem Ausland und weniger aus der DDR, also das Publikum gerade des deutschen Theaters. Und er beschrieb den Unterschied so, die DDR-Zuschauer saßen so fast auf der Stuhlkante und wollten etwas wissen oder wollten etwas erfahren. Und die Zuschauer jetzt sitzen zurückgelehnt, sie haben bezahlt und wollen nun, dass man ihnen was vortrug. Und gegen diese Haltung muss das Theater sich behaupten und muss diese Haltung verändern. Das kann es aber nur, wenn es sehr viel beweglicher ist, als diese Repertoire-Theater sein können. Man muss also von einer Woche zur anderen vielleicht auch improvisieren können. Und das Hauptproblem sind die Eintrittspreise. Weil das ist das Problem des Publikums. Und wenn das Publikum nicht verjüngt wird, hat das Theater keine Chance und keine Funktion mehr. Es geht um die Verjüngung des Publikums. Um Verjüngung geht es überall. Und wenn Theater so eine Kultstätte wird oder Unterhaltungssalon für Leute, die es sich leisten können, dafür zu bezahlen. Und das ist dasselbe, was Peter Stein vor Jahrzehnten schon gesagt hat. Eigentlich müsste man die Schaubühne schließen, weil wenn er dahin kommt zu einer Vorstellung abends und er sieht diese 200 bis 300 Mercedes da stehen, dann weiß er schon, es hat eigentlich keinen Sinn. Aber es ist natürlich zugleich auch der finanzielle Rückhalt erstmal des Theaters. Ja, natürlich. Und ein solches Problem, Haus diese wie das Zange. Berliner Ensemble muss ja erstmal sich finanziell irgendwie tragen. Ja, ja, klar. Warum haben Sie eigentlich dieses Amt übernommen? War das auch ein Versuch? Noch niemand irgendetwas übernommen. Also die Gespräche fangen jetzt an darüber. Das war ein Vorschlag. Und hauptsächlich deshalb, weil wenn man wirklich was Neues anfangen und neu gründen will, braucht man ein paar Namen, die das abdecken. Das war die Idee. Und jetzt wird darüber gesprochen, wie und ob es möglich ist. Da ist noch nichts fest und noch nichts abgeschlossen.